dich an. Ich weiß nicht, wie man so tief sinken kann. Sieh dich doch an, du bist voller Dreck. Und in Europa nur ein kleiner Fleck. Deutschland, wach auf, sieh der Wahrheit ins Gesicht. Deutschland, wach auf und tu endlich was für dich. Deutschland, wach auf, sieh der Wahrheit ins Gesicht. Deutschland, wach auf und tu endlich was für dich. Da warst du noch groß und schön, voller Kultur und blauen Seen. Doch heute nur noch ein kleiner Fleck, voller Drogen, Conny und den ganzen Dreck. Deutschland, wach auf, sieh der Wahrheit ins Gesicht. Deutschland, wach auf und tu endlich was für dich. Deutschland, wach auf, sieh der Wahrheit ins Gesicht. Deutschland, wach auf und tu endlich was für dich. Doch du hast Glück, in dir wächst deine Kraft. Die es auch ohne Lüge schafft. Skille werden deine Retter sein. Sie werden dich von den Kommis befreien. Deutschland, wach auf, sieh der Wahrheit ins Gesicht. Deutschland, wach auf und tu endlich was für dich. Deutschland, wach auf, sieh der Wahrheit ins Gesicht. Deutschland, wach auf und tu endlich was für dich.